Leer ist jetzt das Haus und traurig. Und von ihr bleibt keine Spur. Doch hier hing Opa. Dort stand meine alte Uhr. Und hier über diese Stufen ging ich so oft rein und raus. Die sind schon ganz krumm getreten. Tschüss. Die sind schon ganz krumm getreten. Tschüss. Die sind schon ganz krumm getreten. Tschüss. Die sind schon ganz krumm getreten. Tschüss.